In jenem Winter verwandelte sich eine Krankheit aus China, über die man zuerst nur kurz in den Abendnachrichten berichtet hatte, in eine Seuche, durch die auf der ganzen Welt Menschen zu Tode kamen. Krankenhäuser und Leichenhallen waren überfüllt. Die Menschen in Europa blieben meist zu Hause, und wenn sie ausgingen, setzten sie eine Maske auf. Manche Leute in Amerika taten das ebenfalls, vor allem beim Gang in den Supermarkt. Es war nicht so toll wie ein gewaltiger Vulkanausbruch im Yellowstone-Nationalpark, aber Willy fand es trotzdem ziemlich gut. Auf seinem Handy verfolgte er die Sterbezahlen. Die Schulen wurden früh geschlossen, Roxy weinte, weil sie den Jahresabschlussball versäumte, aber Willy störte das nicht. Auf der Förderschule gab es keinen Abschlussball. Im März jenes Jahres hustete Großvater wesentlich mehr und manchmal kam dabei Blut zum Vorschein. Vater fuhr mit ihm zum Arzt, wo die beiden auf dem Parkplatz im Auto warten mussten, bis man sie hereinrief, weil das Virus tödlich sein konnte. Mutter und Vater waren sich ziemlich sicher, dass Großvater das Virus hatte, weil es wahrscheinlich von Roxy oder Willy ins Haus geschleppt worden war. Offenbar wurden die meisten Kinder nicht krank oder wenigstens nicht sehr krank, aber sie konnten ansteckend sein, und wenn alte Leute sich das Virus einfingen, starben sie normalerweise. Laut den Fernsehnachrichten nutzten die Krankenhäuser in New York Kühllastwagen zur Aufbewahrung der Leichen, hauptsächlich für die von alten Leuten wie Großvater. Willy fragte sich, wie es wohl im Innern solcher Lastwagen aussah. Waren die Toten in Laken gewickelt oder steckten sie in Leichensäcken? Und was, wenn einer doch noch lebte, aber erfror? Willys Meinung nach hätte man daraus eine gute Fernsehserie machen können. Wie sich herausstellte, hatte Großvater das Virus doch nicht. Er hatte Krebs. Der Arzt sagte, der habe in der Bauchspeicheldrüse angefangen und sich auf die Lunge ausgebreitet. Mutter berichtete Roxy beim Abspülen alles und Roxy gab es an Willy weiter. Normalerweise hätte sie das nicht getan, denn die Küchengespräche nach dem Abendessen waren wie Vegas. Was dort gesprochen wurde, blieb auch dort. Aber sie konnte es kaum erwarten, Willy dem Wirrkopf zu erzählen, dass es mit seinem geliebten Opa den Bach runterging. »Daddy hat gefragt, ob man ihn ins Krankenhaus bringen sollte«, erzählte sie Willy, »und da hat der Arzt gesagt, wenn man nicht will, dass er in 2 Wochen stirbt, statt in 6 Monaten oder einem Jahr, soll man ihn wieder mit nach Hause nehmen. Im Krankenhaus wird es von Keimen nur so wimmeln, und alle, die da arbeiten, müssten Anzüge wie in einem Science-Fiction-Film tragen. Daher ist er immer noch bei uns.« »Ah«, sagte Willy. Roxy stieß ihm den Ellenbogen in die Rippen. »Bist du überhaupt nicht traurig darüber? Immerhin ist er doch dein einziger Freund, oder? Falls du dich nicht inzwischen mit irgendwelchen von den anderen Spinnern auf deiner Schule angefreundet hast. Die jetzt«, Roxy machte ein Trompetengeräusch, »muah, muah, die jetzt genau wie meine geschlossen ist.« »Was ist, wenn er nicht mehr allein aufs Klo kann?«, fragte Willy. »Ach, der kackt und pinkelt einfach weiter, bis er stirbt. Bloß, dass er das im Bett tut. Dann muss er Windeln tragen. Mama hat gesagt, sie würden ihn ja in einem Hospiz unterbringen, nur könnten wir uns das nicht leisten.« »Aha«, sagte Willy. »Eigentlich solltest du weinen«, sagte Roxy. »Du bist wirklich ein selten blöder Spinner.« »In alten Zeiten war Opa Polizist in einem Ort, der Selma heißt«, erzählte Willy ihr. »Da hat der Schwarze verprügelt. Das wollte er eigentlich nicht, hat er gesagt, aber er musste, denn Befehl ist Befehl.« »Klar«, sagte Roxy, »und damals, in den wirklich alten Zeiten, hatte er spitze Ohren und Schnabelschuhe und hat in der Werkstatt vom Weihnachtsmann gearbeitet.« »Das ist nicht wahr«, sagte Willy. »Den Weihnachtsmann gibt's nicht.« Roxy fasste sich an den Kopf.